Menschen dies große Geheimnis. Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis, die erhöhte Beherrscher erscheinet ihr Welt. Manna bestellt, o Wunder, die kommt.